Ich hab echt keinen Plan, was sie machen, so illegal ein. Bin verzweifelt grad extrem, wo du bist, weiß ich nicht. Lieg auf dein Puls, der Replik klar. Ich schaff die Daten, dir wie mindern, hab ich's gefühlt. Da die sowieso verrecken, dass du gegangen bist, bis auf der Hand klingt. Wann ist da dazu? Ich bin und bleib ehrlich, aber nie mit dadurch quäl. Stell mir ja auf, das Licht auf und geh ins Wohnzimmer. Ich spür die Wärme nur da drin, fuck, ich kann nimmer. Jeder Blick über eure Erinnerungen von dir. Und nach einem Scheißmoment so immer wieder Bier. Nimmer lässt es Gras mit Zippogäer am Balkon. Schau am Himmel, Tränen rinnen, aber sitz mir am Boden. Sind da so ein Scheiß-Joint, die auf eine Zahn. Mit Kuschen fällt nach Bier, doch Wodka nur eine Quan. Vier Borscht und bin ich wach und mir ist alles egal. Doch wenn der Rausch vergeht, dann sehe ich leider wieder alles real. Ich kann nicht schlafen, hab Gedanken in der Birne. Sie lassen mir keine Ruhe. Rat gern deine Lippen wieder, heut Nacht auf meinem Mund. Ich weiß, es war Föller und verzeihbar, es war scheiße. War mit Freunden einfach saufen und ich wollte mir was beweisen. Sie nur immer alle haben, kaum im Finger schnippen. Wollte er tun, doch der Weiße eine Frau richtig ficken. Leider hat er nicht reagiert und ich hab mich nicht beherrschen können. Nach meinem Handeln nachher hätte ich mich einfach nur ärgern können. Mir kommt es rehren, ob bin satt und mit Vollgas zu dir. Ist gewiss im Block, mir voll dazu ist, du rennst weg von mir. Lieg nur immer voller Trauer in unserem Ehebett. Wisst halt leider nicht, wie ich die Geschichte wieder rett. Kann ohne dich nicht leben, wir zwei sind nur verbunden. Hab dich gesucht und gefunden und verloren mit Wunden. Stets am Balkon glandert der Blick in die Nacht, dass mit mir so weit kommt, hätte ich echt niemals gedacht. Auf einmal stehst du mit verzerrtem Blick vor der Tür. Ich trau mich zu dir um, als ich ihn heut verliere. Ich kann nicht schlafen, hab Gedanken in der Birne. Sie lassen mir keine Ruhe, ich will die einfach nicht verlieren. War leider deppert und ich weiß einfach keinen Grund. Spielrad gern deine Lippen wieder, heut Nacht auf meinem Mund, auf meinem Mund. Ich kann nicht schlafen, hab Gedanken in der Birne. Sie lassen mir keine Ruhe, ich will die einfach nicht verlieren. War leider deppert und ich weiß einfach keinen Grund. Spielrad gern deine Lippen.